just keep clapping though. Meine Sonnenbrille von Cartier. Hey, ich bin on fire wie ein Waldbrand. Mein Dick ist so groß, Bitches sagen Money Boy, mach mal Halbland. Sein. Bitches wollen den Dick rein. Ich hab eine Villa, komm und wirf mal einen Blick rein. Und du siehst teure Möbel und so. Ich bin fly, so wie Vögel und so. Eine Bitch muss für mich bügeln und so. Oder ich verprügel die Ho. Geld ist mein Parfüm, Bitches lieben diesen Duft. Ich kick Nike in einem Jet, 1000 Meter in der Luft. Meine Chain sieht aus, als wären Glühbirnen drauf. Zitronen, Eiscreme in meinen Ohren und im Mouth. Check das aus, ich bestell von Louis V. den Welt. Und bekomm ihn zugestellt, so wie Lieferheld. Ich serviere euch den heißesten Tee. So viel Eis auf der Chain, ihr könnt Eislaufen gehen. Niemand dort am Corner hat Swagger like me. Ich hab eine Broke Bitch, Corny Hitter Allergie. Ich hab ein Haus im Octagon.